Jetzt hörst du die dritte Nachricht. Lies dazu die Aufgaben 5 und 6. Hallo Babsi, hier ist Linda. Wir sind schon 3 Tage auf der Insel. Es ist so schön. Bitte, bitte, du musst kommen. Wir sind den ganzen Tag am Strand. Wir schwimmen, spielen Ball und haben Spaß. Meine Großeltern haben viel Platz. Du kannst hier schlafen. Ich warte auf dich. Wann kommst du? Tschüss. Du hörst die dritte Nachricht noch einmal. Markiere die Lösung zu Aufgabe 5 und 6. Hallo Babsi, hier ist Linda. Wir sind schon 3 Tage auf der Insel. Es ist so schön. Bitte, bitte, du musst kommen. Wir sind den ganzen Tag am Strand. Wir schwimmen, spielen Ball und haben Spaß. Meine Großeltern haben viel Platz. Du kannst hier schlafen. Ich warte auf dich. Wann kommst du? Tschüss.